Hi, ich bin Nicole Lechner und das ist der Digital Life Podcast. Ein monatliches Update für den digitalen Lifestyle. Ich informiere euch über Neuigkeiten und Trends aus der digitalen Welt. Wer kennt das heute nicht? Mal ein Bild liken, mal einen Kommentar posten, hier ein Smiley, da ein Herzchen. Hey Siri, wie ist das Wetter am Wochenende? Facebook will immer wissen, was ich denn gerade so mache. Ach ja, die E-Mails wollen auch noch schnell gecheckt werden. Und wie komme ich denn eigentlich zu dieser Adresse? Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Smartphone hat man immer dabei. Beim Schlafen, beim Frühstück, beim Sport, in der Arbeit. Ganz gleich, was wir machen, wo wir uns gerade befinden und mit wem wir unterwegs sind. Es begleitet uns auf Schritt und Tritt. Für viele ist es so etwas wie eine dritte Hand, einfach unersetzlich. Können wir es also gar nicht mehr entbehren? Und wenn es so wäre, ist die Lage wirklich so ernst, wie manche vorgeben? Oder ist es nur reine Panikmache, wie schon so oft in der Geschichte, wenn die Neuen die alten Medien verdrängen? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich vor einer Woche ein kurzes Gespräch mit dem Kommunikations- und Medienwissenschaftler Manfred Krüger geführt. Hören Sie nun, was Herr Krüger zu dem Thema zu sagen hat. Die Fakten sprechen für sich. Deutschland gilt heute als Smartphone-Land. Laut den aktuellen Studien beläuft sich die Zahl der Smartphone-Nutzer auf rund 57 Millionen, was etwa 81% der Gesamtbevölkerung ab dem 14. Lebensjahr entspricht. Jüngere Kinder sind in den Studien nicht erfasst, auch wenn sie ein Smartphone besitzen. Und gerade die jungen Handybesitzer werden immer mehr. Wenn man dabei den Prognosen Glauben schenken darf, soll die Zahl der Smartphone-User bis zum Jahr 2023 auf rund 69 Millionen steigen. Bemerkenswert ist dabei, dass die aktive Nutzung des Smartphones gleichermaßen auf alle Altersgruppen zutrifft. Eine Ausnahme bildet hier einzig die Seniorengruppe 70+, unter denen nur etwa 17% überhaupt ein Handy besitzen. Lässt sich vielleicht auch statistisch ermitteln, zu welchem Zweck und wie lange wir das Smartphone normalerweise nutzen? Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt etwa 2,1 Stunden pro Tag. Dabei ist jeder vierte der 18- bis 29-Jährigen über 4 Stunden täglich online. Generell lässt sich bei fast allen Kategorien beobachten, dass sich gerade diese Altersgruppe besonders aktiv mobiler Geräte bedient. Zu den Hauptfunktionen zählt natürlich die Kommunikation. Wenn eine Nachricht eingeht, scheint die Reaktionszeit der Nutzer aber unabhängig vom Alter in etwa gleich zu sein. Jeder zweite antwortet innerhalb von 5 Minuten. Hat das Smartphone unsere Kommunikation revolutioniert? Im gewissen Sinne ja, das kann man schon sagen. Auf jeden Fall hat die mobile Kommunikation unsere Ausdrucksmöglichkeiten stark verändert. Für die meisten User geht es aber schon lange nicht mehr nur um die reine Kommunikation. Der Großteil der Nutzer betrachtet das Smartphone heute als eine Art Steuerzentrale für den digitalen Alltag. Es sei ein Alltagsbegleiter, sagen die Leute, der unbemerkt und erstaunlich schnell viele alte und neue Funktionen in allen möglichen Bereichen unseres Lebens übernimmt. Wird also unser Lebensalltag bald vom Smartphone bestimmt? Ich würde bei der Frage gar nicht von der Zukunft sprechen. An dem Punkt sind wir meines Erachtens bereits heute angelangt. Viele Geräte, die gestern noch ihren festen Platz im Wohn- oder Schlafzimmer hatten, wirken heute im direkten Vergleich mit den digitalen Medien altmodisch und werden aus dem Alltag verbannt. Wer kauft sich heute noch eine neue HiFi-Anlage oder einen Radiowecker? Auf der anderen Seite lässt sich das Smartphone in vielen Bereichen anwenden, die heutzutage durch den technischen Fortschritt überhaupt erst entwickelt werden. Wir können auf dem Weg nach Hause vom Auto aus sprachgesteuert die Heizung einschalten, um nur ein Beispiel aus dem Bereich Smart Home zu nennen. Für den statistischen Nutzer ist aber das Smartphone in erster Linie seine persönliche Zentrale, um sich bestmöglich unterhalten und entspannen zu können. Mit dem Smartphone vertreiben sich die Menschen die Zeit und überbrücken lästige Leerlaufphasen. Bei Fahrten in Bus und Bahn, beim Arzt, während der Unterrichtspause oder vor dem Einschlafen, um nur einige Beispiele zu nennen. Sehr beliebt sind hier das Audio- oder Videostreaming oder einfach das Scrollen in den sozialen Medien. Heißt das dann wiederum, dass wir das Handy, sind wir einmal zu Hause angekommen, gern weglegen? Ganz im Gegenteil. Rund 67% aller Verbindungen mit dem Smartphone erfolgen über das WLAN-Netz, was darauf hindeutet, dass die meisten Menschen ihr Smartphone zu Hause genauso gerne wie unterwegs in die Hand nehmen. Über die Hälfte aller Befragten gibt zu, dass sie es selbst während des Fernsehens als sogenannten Second Screen regelmäßig nutzen. Wir sind immer und überall on. Und das hat zur Folge, dass wir häufig abgelenkt sind und unsere Konzentration sinkt. Im Durchschnitt entsperren wir unseren Bildschirm bis zu 100 Mal pro Tag, wobei die meisten Aktionen weniger als 30 Sekunden dauern. Oft geschieht es reflexartig. Eben schnell die Uhrzeit prüfen oder ein paar Fotos liken. Das lenkt natürlich ab. Von einer Sucht, die man wie eine Krankheit behandeln müsste, würde ich aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, bei den meisten Nutzern trotzdem nicht ausgehen. Für mein Dafürhalten gehört dazu viel mehr, als nur häufig auf den Bildschirm zu schauen. Danke erstmal, Herr Krüger, für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Wie sehr hängt ihr denn an eurem Mobilgerät? Schreibt doch mal, was die Bildschirmstatistik auf eurem Handy über eure Nutzungsgewohnheiten verrät. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Tschüss und bis zur nächsten Folge in 4 Wochen.